Der in Paris lebende deutsche Arzt August Hermann Everbeck beklagte sich in einem Brief vom 15. Mai 1843 an den in Zürich lebenden Wilhelm Weitling, Zitat: Hess ist sehr wirksam für die Bekehrung der sehr Gebildeten. Er hat auch manche Barockheiten, zum Beispiel will er durchaus Atheismus und Anarchie predigen, mit diesen Ausdrücken. Unter Anarchie versteht man heute, wie Napoleon schon, wildes Rasen ohne Gouvernement, es heißt ohne Herrscher sein, was also gut wie schlecht sein kann. Bis jetzt aber sehe ich die Zweckmäßigkeit solcher Worte und Wortverdrehungen nicht ein. Das ist, um Aufsehen zu machen. Zitat Ende. Everbecks Unbehagen zur Umkehr des Begriffs der Anarchie ins Positive bezog sich auf mehrere Artikel, die der jüdische Sozialist, das funktioniert, Moses Hess im Januar 1843 bei seinem Paris-Aufenthalt zur Diskussion stellte. Die damals diskutierten Artikel erschienen im Juni 1843 in Zürich im Buch 21 Bogen aus der Schweiz. Mit diesen Artikeln schafft es Hess in Paris und im deutschsprachigen Gebiet, trotz Bedenken Everbecks, die Diskussion über eine total freiheitliche Gesellschaft, die Anarchie, zu lancieren. Eine Diskussion, die der bürgerliche Radikale Arnold Ruge schon 1842 vergeblich anzustoßen versucht hatte, als er schrieb, Zitat: Aber die scheinbare Anarchie ist die wirkliche Freiheit, in deren Bereich die Vernunft mit so unerbittlicher Sicherheit herrscht. Zitat Ende. Für Hess war die praktizierte Anarchie eine Philosophie der Tat, eine fruchtbare Verschmelzung der deutschen mit der französischen Philosophie. Er schrieb dazu in den 21 Bogen, Zitat: Der philosophische Kritizismus Immanuel Kants brachte aber nur fürs Denken diese Anarchie hervor, und sein nächster Nachfolger Fichte legte den Grundstein der neuen Geschichte daher auch nur fürs Denken, nicht für das ganze Leben des Geistes, nicht für die freie soziale Tätigkeit. Zitat Ende. Und an gleicher Stelle schreibt er weiter: Von Fichte datiert in Deutschland der Atheismus, vom Babeuf in Frankreich der Kommunismus oder, wie jetzt Proudhon sich präziser ausdrückt, die Anarchie, das heißt die Negation jeder politischer Herrschaft, die Negation des Begriffes Staat oder Politik. Zitat Ende. Die beiden Aufsätze von Hess drückten seine Begeisterung aus für eine neue Stimme aus Frankreich, die zu dem Verfasser eines 1840 erschienenen Buches Qu'est-ce que la propriété, was ist das Eigentum, gehörte, Pierre-Joseph Proudhon. Über Proudhon und sein Buch schrieb Hess in einem Artikel, der erst posthum veröffentlicht wurde, Zitat: Proudhon hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Zitat Ende. Hess, trotz einiger Kritik an Proudhon, betrachtete ihn damals, wie sein Biograf Edmund Silbern festhält, als das größte Genie Frankreichs. Proudhon, der sich in Qu'est-ce que la propriété sogar selbst als Anarchist definierte, sprach sich als einer der ersten klar für eine anarchistische Gesellschaft aus. Zitat: So wie der Mensch die Gerechtigkeit in der Gleichheit sucht, sucht die Gesellschaft die Ordnung in der Anarchie. Zitat Ende. Und an einer anderen Stelle schreibt er, Zitat: Zu ihrer höchsten Vollendung gelangt die Gesellschaft, wenn sich Ordnung und Anarchie vereinigen. Zitat Ende. Seit Proudhon diese Definition von Anarchie im Anschluss an Kants Definition von Anarchie in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht gebrauchte, Kant definierte dort ja bekanntlich, Zitat, Anarchie als Gesetz und Freiheit ohne Gewalt. Zitat Ende. Wobei er Gewalt mit Freiheit und Gesetz für die Republik setzte. Seit also Proudhon seine Definition von Anarchie publizierte, seit dieser Zeit wurde eine anarchistische Gesellschaft sowohl im Anarchismus als auch im Marxismus das Ziel aller Bestrebungen. Nur über den Weg dahin wurde und wird gestritten. Aber auch ein Flügel der bürgerlichen Radikalkapitalisten und Kapitalistinnen, auch Anarchokapitalisten oder Libertarians genannt, setzen sich die Anarchie zum Ziel. Proudhons Einfluss auf Ayn Rand sowie Murray Rothbard, die literarischen und philosophischen Vordenker und Vordenkerinnen der Libertarians, sind nachweisbar. So ist es nicht verwunderlich, im Online-Libertarian-Lexikon über Proudhon zu lesen, Zitat: Proudhon war ein Individualist, zuallererst ein Libertärer und erst in zweiter Linie Sozialist, Zitat Ende. Aber auch für das scheinbare Gegenteil zu einer sozialistischen oder kapitalistischen Anarchie, einer diktatorischen, faschistischen Gesellschaft, wird und wurde Proudhon zur ideologischen Referenz. So schrieb der ehemalige revolutionäre Syndikalist Edouard Berthe, Mitbegründer des Cercle Proudhon, ein ideologischer Vorläufer des französischen Faschismus, 1912 in den Cahiers du Cercle Proudhon über Proudhon, Zitat: Unser sogenannter Vater der Anarchie, dessen Werk war ein Werk der Disziplin, der Ordnung, der Regel, das Gegenteil von Anarchie, ein Werk zweifach französisch, weil zeitlos und katholisch, Zitat Ende. Wer war der heute außerhalb Frankreichs kaum mehr bekannte Pierre-Joseph Proudhon, dessen Ideen Einfluss auf solche widersprüchlichen Ideologien ausübte und ausübt? Pierre-Joseph Proudhon wird am 15. Januar 1809 in der französischen Kleinstadt Besançon geboren, als ältestes von 5 Kindern eines Küfers und einer Köchin. Der frühe Tod eines Bruders und einer Schwester, die Belagerung und Beschießung Besançons durch österreichische Truppen sowie eine Hungersnot sind für Proudhons Kindheit prägend. Er muss schon als kleines Kind hart arbeiten, mithelfen, ein gepachtetes Stück Land zu bewirtschaften, in der Brasserie des Vaters mitarbeiten und bei seinen Großeltern im Sommer Kühe und Ochsen hüten. 1818 geht der Vater mit seiner Brasserie pleite und stürzt die Familie in Schulden, sodass die Mutter die Verantwortung für das Überleben der Familie übernimmt. Trotz seiner proletarischen Herkunft, er schreibt von sich, Zitat: Geboren und aufgewachsen im Schoß der Arbeiterklasse, Zitat Ende, kam Proudhon 1820 dank eines Stipendiums ans Collège von Besançon. 7 Jahre später muss er es jedoch vor Erlangung der Hochschulreife verlassen, weil der Familie das Geld fehlt, um die Schule weiter bezahlen zu können. Proudhon beginnt nun bei der Großdruckerei Gautier, Spezialistin für religiöse Bücher, zu arbeiten. Dank seiner Latein-, Griechisch- und Hebräischkenntnisse kann er sich zum Korrektor weiterbilden. Gautier druckte jedoch nicht nur religiöse Bücher, sondern auch Bücher des ebenfalls aus Besançon stammenden Frühsozialisten Charles Fourier. Das druckfrische Werk Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, die neue industrielle und gesellschaftliche Welt, schnappte sich Proudhon sogleich und erlebt einen Initialschock, wie er später über die Lektüre des Buches schreiben wird. Dieses und andere Bücher von Fourier sowie die Schriften von Jean-Jacques Rousseau beeinflussen ihn stark. Die Julirevolution von 1830, für die Proudhon kein großes Interesse zeigt, führt zu einem Nachfrageeinbruch an religiösen Büchern. Proudhon wird im September arbeitslos, begibt sich in die Schweiz und bricht danach zu einer Frankreich-Tour auf. Bis 1833, also als im Militärdienst der eine noch lebende Bruder durch die Schuld eines Offiziers ums Leben kommt, ist Proudhon ein angepasster Staatsbürger. Danach sieht er sich als, Zitat, unversöhnlichen Feind der bestehenden Ordnung, Zitat Ende. Trotzdem vollzog er den Bruch mit der Gesellschaft nie ganz. 1836 wird Proudhon zusammen mit 2 Compagnons Druckereibesitzer in Besançon. Die Druckerei gerät bald schon in finanzielle Schwierigkeiten und als 1838 einer seiner Compagnons stirbt, trägt Proudhon die finanzielle Last alleine. Erst 1843 kann er den Betrieb verkaufen, muss aber auch danach noch jahrelang Geld an die einstigen Kreditgeber zurückbezahlen. Dies zwingt ihn zu einem Leben in äußerster Armut. Nur dank einer jährlichen Pension, die ihm die Akademie von Besançon seit 1838 für ein Universitätsstudium in Paris bezahlt, kann er überhaupt überleben. Dafür musste er seine Hochschulreife nachholen und jährlich der Akademie Rechenschaft über seine Studien in Paris ablegen. Proudhon studiert 1839 ausführlichst die Hauptwerke Kants, die in der Übersetzung seines Freundes, des Philosophen Claude-Joseph Tissot, in Französisch vorliegen. Bischof Pierre Hauptmann, Proudhon bis heute wichtigster Biograf, spricht von einem kantischen Zeitabschnitt Proudhons. Als die Akademie 1839 einen Wettbewerb zur Frage der Nützlichkeit der Sonntagsfeier ausschreibt, beteiligt sich Proudhon an diesem Preisausschreiben. Seit dem Erscheinen seiner Abhandlung über die Sonntagsfeier wird für Proudhon die Frage, was ist Eigentum, zentral. Ermuntert durch die Bronzemedaille, die ihm die Akademie für den Sonntagsfeiertext zusprach, reicht Proudhon mit der 1840 der Akademie eine weitere Wettbewerbsarbeit zur Preisfrage einer gerechten Erbteilung ein. Die Schrift war von Anfang an auf Provokation und Sensation ausgelegt. So sollte sie ursprünglich den Titel «Qu'est-ce que la propriété, c'est le vol?» «Was ist Eigentum, es ist Diebstahl» tragen. Von dem aber beim Erscheinen nur noch «Qu'est-ce que la propriété» übrig blieb. So schreckte Proudhon nicht bereits im Titel, sondern erst in der Einleitung mit dem Satz «Eigentum ist Diebstahl». Dieser Satz, der bis heute mit dem Namen Proudhons verbunden wird, machte ihn auf einem Schlag berühmt und für viele berüchtigt. Tatsächlich stammt er gar nicht von Proudhon, sondern vom Jakobiner Brissot de Warville, den Proudhon in Was ist Eigentum in keiner Zeile erwähnt. Der Satz hat bei denen, die Proudhons Buch nicht gelesen haben, dazu geführt, dass sie bis heute glauben, Proudhon wolle allen persönlichen Besitz der Menschen vergesellschaften, er propagiere den Kommunismus. Doch gerade das Gegenteil ist der Fall, denn Proudhon will zwar die Güter besser verteilen, aber den persönlichen Besitz, also all das, was eine Familie oder Großfamilie selber bewirtschaften kann, nicht aufheben. Proudhon unterscheidet im Was ist Eigentum zwischen Besitz, Possession und Eigentum, Propriété. Besitz ist das Gut, das von seinem Besitzer durch Arbeit genutzt wird und dessen Existenzgrundlage darstellt. Da nach Proudhon der persönliche Besitz die Bedingung für das gesellschaftliche Leben ist, müsse jeder Mann, zur Rolle der Frau später, ein Recht auf Besitz und ein ebensolches Recht auf Arbeit haben. Das Schlagwort Recht auf Arbeit, das von Fourier stammte, ist für Proudhon die Voraussetzung für das Recht auf Besitz. Demgegenüber ist für Proudhon Eigentum das Gut, das nicht vom Besitzer mit eigener Arbeit genutzt wird, sondern durch fremde Arbeit einen Vorteil, einen Mehrwert erbringt, sei es durch Zinsen, Dividenden, Miete oder Pacht. Im Eigentum, das für ihn 1840 Diebstahl darstellt, sieht er den Ursprung von Herrschaft und Despotie. Proudhon wird damit zum vehementen Kritiker aller Kapitalerträge. Das Buch, das bei seinem Erscheinen den gewünschten Skandal sowohl in der Akademie wie in der Öffentlichkeit erzeugt und Proudhon weithin berühmt machte, beinhaltet, wie schon erwähnt, noch eine weitere Provokation. Sein Bekenntnis zur Anarchie. Proudhon war überzeugt, dass die Änderung ökonomischer Verhältnisse auch die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert. Die Vermehrung von Besitz und die Minderung von Eigentum bringe die Gesellschaft immer mehr zur Freiheit, zur Anarchie. Als die Akademie von Proudhon einen Widerruf seiner Thesen verlangt, geht er nicht darauf ein, sondern verfasst eine Erklärung, mit der er die Akademie vorläufig beschwichtigen kann. Die Erklärung gilt als Premier Memoir in Proudhons Werk. Aufgeschreckt durch das große Echo des Buches, nicht nur in sozialistischen Kreisen, versucht die Pariser Regierung ein Verbot von Was ist Eigentum zu erwirken. Ein Gutachten des bekannten Ökonomen Jérôme-Adolphe Blanqui, der der Schrift Proudhons bescheinigt, eine akademische Dissertation und nicht das Manifest eines Brandstifters zu sein, verhindert aber ein Verbot. Proudhon verfasst zum Dank, aber auch als Antwort auf Blanquis Kritik an seinen Thesen, einen offenen Brief an ihn, der 1841 als Broschüre erscheint, das sogenannte zweite Memoir. Darin erläutert er nochmals seine Ansichten, den Besitz zu verallgemeinern und erstmals die Notwendigkeit gegenseitiger Unterstützung der Besitzenden untereinander Mutualité. Gleichzeitig kritisiert Proudhon das sektenartige Auftreten frühsozialistischer Gruppen und deren Anhänger von Charles Fourier und Henri de Saint-Simon sowie deren Heilsversprechungen. Auf diese Kritik wiederum reagiert ein Fourierist mit einer Broschüre gegen Proudhon. Dieser ergreift die Gelegenheit, um den damaligen Vordenker und Nachlassverwalter Fouriers Victor Considerant 1842 mit einer dritten Abhandlung, Troisième Mémoire, zum Eigentum, Avertissement au propriétaire, Ermahnung an die Eigentümer, entgegenzutreten. Darin versucht er aufzuzeigen, dass die Saint-Simonisten und Fourieristen dem Kapital und dem Eigentum zu viele Privilegien einräumen. Gleichzeitig distanziert er sich von frühkommunistischen Ideen. Vom Inhalt der Abhandlung ist die Obrigkeit erneut aufgeschreckt und Proudhon wird wegen Angriffs auf das Eigentum erneut vor Gericht gestellt, wo er mit einer fulminanten Selbstverteidigungsrede einen Freispruch erwirken kann. Sein Angriff auf die Saint-Simonisten und Fourieristen richtet sich auch gegen ihre Vorstellung von Familie und die damit verbundene Rolle der Frau. Vor allem die Fourieristen setzen sich für die Frauenemanzipation ein und greifen Proudhon, der sich in Was ist Eigentum gegen die Emanzipation aussprach, heftig an. Denn für Proudhon ist die Familie die Urzelle allen gesellschaftlichen Seins. Er verteidigt die Familie, Großfamilie, unter der er einen Zusammenschluss von Haushalt und Produktionsstätte versteht, als individuelles Bollwerk gegen den Staat. Jedoch hat Proudhons Freiheit des Familienbesitzes seine Anarchie nur für den Mann Gültigkeit, der als Pater Familias, als Eigentümer der Familie, sogar über das Leben und den Tod von Frau und Kindern entscheiden darf, nach Proudhon. Proudhon, der in seiner Jugend außer zu seiner Mutter, die er vergötterte, keine engere Bindung zu Frauen hatte und erst 1849 heiraten wird, betrachtete Frauen als dem Manne unterlegen. Deshalb verzweifelten viele Frauen an Proudhons Antifeminismus, obwohl sie seine sonstigen sozialpolitischen Ansichten teilten. Proudhon war ein Populist, der sich als Reformer und nicht als Revolutionär verstand. Er wollte dem einfachen Volk, zu dem er sich zählte, eine Stimme geben. Was er vertrat, gerade seine Ansichten zur Familie, waren die damals weit verbreiteten Forderungen alleinstehender, proletarischer, junger Männer und Handwerker, die in Ermangelung von Besitz nicht heiraten konnten. Im Sommer 1843 nimmt Proudhon im Transportunternehmen Gauthier Frères in Lyon die Stelle eines Kommis an. Er ist bei Gauthier aber nicht einfach ein Handelsangestellter, sondern der Mann, der überall, auch vor Gericht, die Interessen des Unternehmens wahren muss. Proudhon pendelt zwischen Lyon, Paris und Besançon. Zur Zeit Proudhons ist Lyon das Zentrum der französischen industriellen Revolution, das ihm anschaulich die Auswirkungen der Industrialisierung vor Augen führt. Wir sehen hier auf dem zeitgenössischen Bild, wie am Stadtrand von Lyon hier die Fabrikhallen in die Höhe wachsen und die alte Stadt überragen. Es gibt Wochen, da verbringt Proudhon Tage auf den modernen Dampfschiffen des Unternehmens. Es gibt Tage, da ist er in Gerichtssälen, in schmutzigen Fabrikhallen, staubigen Büros oder bei Verhandlungen in feinen Salons anzutreffen. Und es gibt die Zeit, die ihm Gauthier zugesteht, um in Paris seinen Studien nachzugehen. In Paris pflegt Proudhon im Winter 1844-45 einen intensiven Austausch mit Karl Marx. auch mit anderen Deutschen, unter anderem mit dem Dichter Heinrich Heine und dem Publizisten Karl Grün, kommt Pudo in Kontakt. Grün wird ein wichtiger Anhänger Proudhons, der einige seiner Werke erstmals ins Deutsche überträgt und veröffentlicht. Marx, der 1845 Was ist Eigentum und den Proletarier Proudhon in seinem Buch Die heilige Familie noch lobend erwähnt, Zitat, Proudhons Schrift hat dieselbe Bedeutung für die moderne Nationalökonomie, welche Sayers Schrift Was ist der dritte Stand für die moderne Politik hat. Proudhon schreibt nicht nur im Interesse der Proletarier, er selbst ist Proletarier Ouvrier. Sein Werk ist ein wissenschaftliches Manifest des französischen Proletariats und hat daher eine ganz andere historische Bedeutung als das literarische Machwerk irgendeines kritischen Kritikers. Zitat Ende. Marx wendet sich erst 1846 von Proudhon ab, als dieser seinen Vorschlag zur Zusammenarbeit zwar angenommen, aber Bedenken geäußert hatte, dass Marx' Vorstellung einer sozialistischen Bewegung zu dogmatisch werden könnte. Proudhon schreibt an Marx, Zitat, aber weil wir an der Spitze einer Bewegung sind, machen wir uns nicht zu Führern einer neuen Intoleranz, treten wir nicht als Apostel einer neuen Religion auf, sei es die Religion der Logik, die Religion der Vernunft, Zitat Ende. Auch will Proudhon sich nicht von Grün distanzieren, dessen gemeinsam mit Hess propagierten Ansichten nicht nur in der deutschen Arbeiterverein Paris, sondern auch im ganzen Rheinland eine schnell wachsende Anhängerschaft finden und dadurch Marx und Engels ein Dorn im Auge sind, weil sie ihre Gruppen stark konkurrenzieren. Marx und Engels werden sie im kommunistischen Manifest als wahren Sozialismus verhöhnen. Neben Karl Grün war Albert Grün auch eine wichtige Figur, die in Deutschland im Sinne Proudhons gewirkt hatte und bei den Arbeitervereinen nachhaltig die Idee des wahren Sozialismus verteidigt hatte. Grün stand auch mit Bakunin 1848 auf den Barrikaden, wie Karl Grün war auch ein 1848er, hatte Kontakt und Albert Grün war der Verfasser, also 1848 mussten beide Grüns ins Exil. Der Karl Grün musste nach Frankreich geflohen, Albert ist nach Belgien geflohen und in Belgien hat er den ersten anarchistischen Roman geschrieben in deutscher Sprache, Deutsche Flüchtlinge. Er hat dort die Situation der Flüchtlinge nach 48er Revolutionsflüchte thematisiert, aber auch mehrere Dialoge, wo er über die Frage der Herrschaftslosigkeit und der Anarchie in einem Roman einbaut. Das ist eine ziemlich unbekannte, wenig bekannte Arbeit. Diese Machtkämpfe unter den deutschen Flüchtlingen, also dieser Kampf Marx Engels gegen die Grüns, hat Proudhon dann in seinen Erinnerungen geschrieben, Zitat, ich kenne über 20 Deutsche, alle Doktoren der Philosophie. Nun denn, jeder von ihnen erzählt mir Schlechtes von seinen Mitflüchtlingen und Mitsozialisten. Zitat Ende. Zur winterlichen Diskussionsrunde 1844-45 stößt auch ein junger Russe, Michael Bakunin, der bis zu seiner Ausweisung 1847 in Paris lebt. Bakunin und Proudhon bleiben in freundschaftlichem Kontakt und diskutieren manche Nächte durch, bis zum Morgengrauen. Er und andere hätten das anarchistische System Proudhons zum antiautoritären Sozialismus, Anarchismus erweitert und entwickelt, schreibt Bakunin später über Proudhons Einfluss auf ihn. Im Oktober 1846 publiziert Bruno das Werk System de contradiction économique ou Philosophie de la misère, System der ökonomischen Widersprüche oder Philosophie des Elends. Wir sehen hier abgebildet die erste deutsche Übersetzung von Karl Grün, der gewisse Freiheiten sich erlaubt hat in der Übersetzung und wo in den Übersetzungen auch grünsche Ideen eingeflossen sind, die nicht unbedingt alles von Proudhon stammen. Das Buch, das am stärksten von seinem Studium Kants geprägt ist, dies ist das Buch, das am stärksten von Kant geprägt ist. Es geht doch geht es ihm doch darin, mittels der kantischen Antinomien das Unvereinbare zu vereinbaren. Eine kurze Erklärung zur kantischen Antinomie. Kant zufolge liegt eine Antinomie vor, wenn sich wohlbegründete Behauptungen widersprechen. Wenn also beispielsweise eine Frage in zwei absolut vernünftige Antworten gegeben werden, die sich aber gegenseitig ausschließen. Solche Antinomien kommen Kant zufolge durch den dogmatischen Gebrauch der Vernunft zustande. Sie sind nur durch eine grundlegende Vernunftskritik einer Antidogmatik auflösbar. Diese Antinomie Kants wird in den Kontradiktionen ein wichtiger Bestandteil in Proudhons philosophischen Gebäude. Er unterscheidet nun nicht mehr zwischen Eigentum und Besitz, wie im Was ist Eigentum, sondern schreibt nur noch, dass Eigentum de facto und de jure seinem Wesen nach ein Widerspruch sei, da es sowohl positive wie negative Eigenschaften vereine. Zitat: Das Eigentum ist eine Einrichtung der Gerechtigkeit und das Eigentum ist Diebstahl. Zitat Ende. Das Eigentum des Diebstahls, das sich aus fremder Arbeit speist, soll nach Proudhon nicht mehr einfach beseitigt, sondern zum Eigentum der Gerechtigkeit werden. Es ist in etwa seine Definition vom Besitz im Was ist Eigentum? Die Wandlung der negativen Seite zur positiven Seite des Eigentums will er durch Gegenseitigkeit aller der Mutualität erreichen, die für ihn vom Gesichtspunkt der Gesellschaftswesens aus gesehen die Synthese der beiden Ideen Eigentum und Gemeinschaft darstellt. Die Idee einer Volksbank ist eines seiner daraus resultierenden Projekte. Dazu später mehr. Proudhon wurde immer wieder vorgeworfen, dass er die Dialektik der gesamten Philosophie Hegels, die Marx und Bakunin versuchten, ihm näher zu bringen, nicht verstanden hätten und sie auch entsprechend falsch in seinem Werk anwenden würde. Dass er auch mangels guter Übersetzung Hegel nur ungenügend zur Kenntnis nahm, ist richtig. Doch vielfach wird Proudhons Anwendung der kantischen Antinomie mit der hegelschen Dialektik verwechselt. Proudhons Werk ist daher ein einziger großer Widerspruch. Eine einzige Antinomie, die nicht den Anspruch einer scheinbar lösenden Dialektik hat und haben will. Als 1848 die bürgerliche Februarrevolution in Frankreich ausbricht, ist Proudhon nicht überrascht. Er hat die Aufstände vorausgesehen. Seit Ende 1847 arbeitet er in Paris als Chefredakteur einer Zeitung. Proudhon, der Gewalt und revolutionäre Umstürze immer abgelehnt hat, begrüßt die Revolution nur halbherzig. Er lässt sich aber, nachdem der proletarische Juniaufstand gescheitert war, als Deputierter in die Nationalversammlung wählen. Doch seine Ideen finden im Parlament kein Gehör, weshalb er ein Selbsthilfeprojekt lanciert, Le Banque du Peuple, die Volksbank. Wir sehen hier den Aufruf, die Bank zu gründen, in seiner damaligen Zeitung Le Peuple. Die Volksbank hat zum Ziel, durch unentgeltliche Kredit Arbeit zu schaffen. Proudhon realisiert seine Ideen mit Hilfe verschiedener Freunde. Das Kapital der Bank wird durch Anteilscheine von 5 bis 100 Francs zusammengetragen. Als die Bank, wir sehen hier die in einen Anteilschein, die, alle Anteilscheine wurden von Proudhon signiert. Als die Bank mit Proudhon als Geschäftsführer im Februar 1849 in Lyon und Paris ihre Büros öffnet, stößt sie auf großes Interesse. Der deutsche Journalist Ludwig Bamberger, der zeitweise als Korrespondent für Proudhons Zeitungen arbeitete und eine Broschüre Proudhons über die Volksbank auf Deutsch herausgab, schwärmte von Proudhon, Zitat: Hier ist ein Mann, der, obgleich hinaufgestiegen bis zu den blauesten Höhen der spekulativen Philosophie, sich als fachkundiger Geschäftsmann auf den Markt stellt, Zitat Ende. Bamberger wird später die Deutsche Bank mitbegründen. Als Proudhon Ende 1848 den zum Präsidenten der Republik gewählten Louis Napoleon Bonaparte in zwei Artikeln heftig kritisiert, wird er im Juni 1849 wegen Beleidigung des Staatsoberhaupts für 3 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Mit der Inhaftierung des Geschäftsführers war das Bankprojekt gescheitert. Doch die über 18.000 Teilhaber bekamen alle ihr Geld zurück und Proudhon konnte die Bank ohne Verlust liquidieren. Erst 1852 ist Proudhon wieder auf freiem Fuß. Wir sehen hier den Rechenschaftsbericht, den Proudhon verfasst hat, als die Bank liquidiert wurde. Er muss jetzt für eine Familie aufkommen und akzeptierte darum eine Auftragsarbeit. Zusammen mit dem antisemitischen Journalisten Georges Duchesne verfasste das Manuel du Spéculateur à la Bourse, Handbuch des Börsenspekulanten, das zu einem Großerfolg wird und bis 1857 5 Auflagen erlebt. In diesem Buch erklärt Proudhon die Funktion und die möglichen Gefahren des Finanzkapitals anhand der Börsengeschäfte. Fatal an Proudhons und Duchesnes Kritik ist die schon in frühen Schriften Proudhons gemachte Verknüpfung von Finanzkapital und Judentum oder angelsächsischen Protestantismus. So werden Juden im Handbuch als Beispiel für betrügerische Spekulanten erwähnt. Obwohl der Begriff des Finanzkapitals erst nach Proudhon geprägt wird, kann er, wenn er in Verbindung mit Proudhons Finanzkapitalismuskritik gebracht wird, antisemitisch konnotiert und dadurch problematisch werden. Es ist auffallend, dass sich Proudhon, seit er sich in Paris niedergelassen hatte, immer mehr von einem religiösen Antijudaisten zu einem modernen Rassisten, einem Antisemiten entwickelte, was vor allem seine nachgelassenen Notizen offenbaren. 1858 flüchtet Proudhon nach Brüssel, weil er wegen seiner neuesten Publikation De la justice de la révolution et de l'église, einer fast religiösen Verteidigung der Gerechtigkeit, gerichtlich verfolgt wird. Der De la justice gilt als das Hauptwerk Proudhons. Wir sehen hier die zweite Auflage, die wesentliche Auflage, die massiv erweitert wurde. Die erste Auflage waren 2 Bände, die Folgen waren dann in 6 Bänden angelegt. Weitere wichtige Werke folgen, so dass 1861 im belgischen Exil erscheinen Buch La Guerre et la Paix, dessen Buchtitel Leo Tolstoi für seinen berühmten Roman Krieg und Frieden übernimmt. 1862 erscheint Le Majorat littéraire, eine Auseinandersetzung mit dem geistigen Eigentum. 1863 kehrt Proudhon nach Paris zurück und seine Studien über den Föderalismus, Du Principe Fédératif, erscheint. Doch kurz darauf, am 19. Januar 1865, stirbt Proudhon an den Spätfolgen der Cholera. Wir sehen hier, einen Tag später hat sein enger Freund Gourbe auf Proudhon gezeichnet auf dem Totenbett, wieso das Bild am 20. Januar datiert ist und nicht am 19. an seinem Todestag. Gleich nach seinem Tod erscheinen mehrere fast abgeschlossene Manuskripte Proudhons. Eines davon befasst sich erneut mit Eigentumsfragen, Theorie de la propriété. Es ist eine Art Zusammenfassung all seiner Theorien zum Eigentum. Darin spricht er sich gegen das angebliche Marktgesetz von Angebot und Nachfrage aus und setzt diesem eine mutualistisch-föderalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entgegen. Wie er diese Gesellschaft erreichen will, erläutert er in einem weiteren Buch aus dem Nachlass De la capacité politique de la classe ouvrière, von der politischen Fähigkeit der Arbeiterklasse. Darin ruft Proudhon die Werktätigen auf, individuelle Initiative zu entwickeln, sich den eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden. Zitat: Wer Mutualité sagt, setzt Verteilung des Bodens voraus, Aufteilung des Eigentums, Unabhängigkeit der Arbeit, Verantwortung des Einzelnen und der Gesellschaft. Zitat Ende. Das Buch wird zu einer Art Bibel des revolutionären Syndikalismus. Die Antinomie seines Werkes, aber auch seiner Person, führt dazu, dass bis heute, wie schon geschildert, die verschiedensten Ideologien auf Proudhon Bezug nehmen. Weshalb dies möglich war und weshalb Proudhons Einfluss vielfach problematisch waren und sind und wo Proudhon heute noch inspirierend sein kann, das alles will ich zum Abschluss einer kleinen Übersicht zu Proudhon noch etwas skizzieren. Als erstes werfe ich einen kurzen Blick auf Proudhon und seinen Einfluss auf den Faschismus und kann dabei auf die wunderbare Arbeit von Friedrich Krier, Sozialismus für Kleinbürger, den Titel hat er nicht verbrochen, er hat einen besseren Titel gehabt, das war der Verlag, der vom Kleinbürger schreibt, Krier bezeichnet ihn nicht so. Der Krier behandelt Proudhons Einfluss oder untersucht den Einfluss auf den Nationalsozialismus und kommt zum Schluss, dass er indirekte Einflüsse auf den Nationalsozialismus von Proudhon gibt, aber Proudhon nicht als nationalsozialistischer Vordenker bezeichnet werden kann. Lehnte er doch jeden Kult der großen Führer ab und bekämpfte jede messianische Heilsversprechung. Anarchistinnen und Anarchisten wird immer vorgehalten, sie hätten ein zu positives Bild vom Menschen. Proudhon war dies aber ganz und gar nicht der Fall, denn er hatte ein extrem negatives Menschenbild. So reflektierte er in seinem Garnes, aber nein, wir sind da, wo wir sind, weil wir fies und schlecht sind und wir lieben uns nicht. Die Liebe existiert für uns nur in der Zukunft. Die Verderber sind all die, die über die Liebe gebrüllt haben, ohne Zurückhaltung und ohne Scham, all unsere Romanciers, die Chansons an der Spitze. Proudhon, der viel der neuesten Romane seiner Zeit verschlang, sah in der Schriftstellung Chansons der emanzipierten, selbstständigen Frau den Inbegriff der Verderbnis von Familie und Moral. Proudhon schuf dafür einen Neologismus, den Begriff Femme im Sinn von Verweiblichung. Sein Kampf gegen die Libertinage lässt sich am besten unter diesem Begriff zusammenfassen. Mit Femme meint Proudhon nicht nur eine verweiblichte Intelligenz à la Prussos, sondern beschreibt damit auch seine spätere Angst vor dem gefährlichen Einfluss des Weiblichen und den damit verbundenen Ausbreitungen der Verkommenheit und Unmoral, die sich im Flanieren, der Libertinage, der Romantik und der Homosexualität zu erkennen gebe. All dies habe nach dem Proudhon von 1858 seinen Ursprung im jüdischen Einfluss und den falschen Utopien Fouriers und Saint-Simons. Die Femmes sind somit für Proudhon auch die Ursache der Pornokratie, der Herrschaft der Huren, die zur Despotie führen können. Die gesammelten Albträume Proudhons bildeten später die Grundlage einer französischen rechtsradikalen Kultur, eines Cercle Proudhons. So gab 1912 der Cercle eine Textsammlung mit antifeministischen, antiromantischen Texten Proudhons unter dem Titel La Femme, la grande figure romantique heraus. Bis heute existieren Cercle Proudhons im französischen Sprachraum und gehören zum intellektuellen Umfeld einer französischen und Schweizer rechtsextremistischen Bewegung. Proudhons Misogynie, Homophobie und Antisemitismus und die Verherrlichung der christlich-gläubigen Familien sind die zentralen Elemente, die die Anarchistes de droite, die rechten Anarchisten, wie sie sich in Frankreich nennen, sind von Proudhon übernommen worden. Doch inwieweit Proudhon sich wirklich eine christliche Familie wünschte, wie es ihm die Faschisten unterschieben, muss hier kurz geklärt werden. Denn Proudhon war kein Anhänger der katholischen Kirche, wie sie suggerieren. Proudhon war aber auch kein Atheist oder ein französischer Feuerbach, zu dem ihn Karl Grün zeitweise erklärte. Proudhon wird am besten als Antitheist bezeichnet. Proudhons Antitheismus ist ein Glauben an Gott, zugleich aber eine Opposition, auch in einem gnostischen Sinn, indem er den Schöpfergott, den bösen Demiurgen, bekämpft und dafür auf der Suche nach dem wahren, verborgenen, ohnmächtigen Gott ist. Was ihn wiederum in die Nähe von esoterischem, gnostischem, neuheidnischem Gedankengut bringt, das zum Teil sehr stark antisemitisch ist. Proudhons Familienideal ist darum eine gläubige Familie, aber nicht im christlichen Sinn, sondern eher im Sinne einer urgallisch-keltischen Familie. Wir sehen hier das berühmte Bild von Gustav Courbet. Da die das Schwarz-Weiß-Bild ist die Skizze, die Courbet ursprünglich gemacht hatte, wo Frau Proudhon noch auf dem Bild war. Frau Proudhon verschwand, man nimmt an, auf Veranlassung von Bruno selber, zugunsten eines Korbes. Also man hat Frau Proudhon, was im Sinne des Wortes, den Korb gegeben. Courbet hat sich da ein bisschen geschämt und hat dann als Ersatz von Euphrasie Bigeard, der Frau von Proudhon, ein Einzelporträt gemacht, weil er auch nicht einverstanden war, dass sie nicht mehr auf dem Bild war. Auch bei den Libertarians, von denen ich schon gesprochen habe, vor allem in ihrem Flügel, der dem sogenannten Paleolibertarismus vertritt, ist die Familie nebst der Anhäufung von Reichtum das zentrale Element ihrer Anarchie. Da knüpfen sie bei den Anarchistes du droit an. Dieser Paleolibertarismus findet vor allem in den USA ein größeres Echo. Herrscht doch in großen Teilen der US-Gesellschaft Konsens darüber, dass die Familie über allem steht und das letzte Bollwerk gegen den Staat ist. Keine Fernsehserie, kein Kinofilm aus den USA, in der nicht die Verteidigung der Familie, ob Groß- oder Kleinfamilie, thematisiert und propagiert wird. Diese Kultur einer sogenannten gesunden, wehrhaften und arbeitsamen Familie, die aus Mann und Frau besteht, weder schwul noch lesbisch sein soll und alle Diskussionen über Gender und Herrschaftsfragen ablehnt, ist längst in weiten Kreisen Europas angekommen und findet leider erneut eine wachsende Zustimmung. Dabei wird das Werk Proudhons von den rechten Ideologen und Ideologinnen nicht verfälscht, sondern nur einseitig geplündert und die seinem Werk inhärente Antinomie einfach übergangen. Die einseitige Instrumentalisierung Proudhons findet leider zum Teil auch auf der Seite des sozialistischen Anarchismus statt. So, wenn sich ein Teil des französischen Anarchismus noch immer positiv auf Proudhon bezieht und ihn nicht kritisch hinterfragt. Zwar wird im französischen Anarchismus Proudhons Misogynie nicht mehr bestritten, sie wird aber nicht in Verbindung zu seiner Anarchie gebracht, mit der sie stark verbunden ist. Auch sein Antisemitismus wird kaum thematisiert. So sind sein Antisemitismus und seine Homophobie in einem dicken Lexikon über Proudhon, das von der Linken, dem Anarchismus nahestehenden Société Proudhon veröffentlicht wurde, keine Erwähnung wert. Da war die Kritik an Proudhon durch den libertären Kommunisten und bisexuellen Kämpfer gegen Homophobie, Daniel Guérin, schon mal viel weiter. Es ist eh erstaunlich, wie die anarchistische Kritik an Proudhons reaktionären, sexistischen und rassistischen Ansichten, die schon zu seinen Lebzeiten, zum Beispiel von seinem Schüler Joseph Deschacs, dem Erfinder des Begriffs Libertär, und seinem Anhänger wie Karl Grün und Alexander Herzen geäußert wurde, wieder vergessen gegangen ist. Trotz Proudhons Widersprüchlichkeit verkündet der anarchistische Philosoph und Bestsellerautor Michel Onfray noch heute, Zitat, ich glaube immer noch an das immens fruchtbare Potenzial Proudhons, Zitat Ende. Ich pflichte ihm so weit bei, indem ich meine, Proudhons Werk ist nicht auf dem Misthaufen der Geschichte zu entsorgen oder, wie es hier im deutschen Sprachraum zur Zeit da und dort geschieht, die Finger von ihm zu lassen oder sogar seine Existenz ganz zu verleugnen und damit wichtige Einflüsse, zum Beispiel auf Gustav Landauer oder Martin Buber, plötzlich in Abrede zu stellen. Ich finde aber im Gegensatz zu Onfray, dass Brunos dunkle Seiten seine Widersprüchlichkeit und die damit verbundenen Einflüsse auf den Anarchismus, seines Genderfragen, seines Homophobie und ökonomische Dogmen thematisiert werden müssen. Denn bei Proudhon lassen sich noch viele gute Ideen für eine gerechte und freie Gesellschaft finden. Sie müssen aber immer im Kontext seiner dunklen Seite behandelt werden. Proudhon eignet sich nicht zur Kultfigur des Anarchismus, genauso wenig wie sich überhaupt irgendeine Person dazu eignet. Ich staune darum immer wieder über die krampfhaften Versuche, zum Beispiel das biografische Bild Bakunins reinzuhalten und seinen Antisemitismus zu verneinen. Brunon ist ein Mensch mit extremen Widersprüchen. Ein Antisemit, der von seinem jüdischen Anwalt und ehemaligen Justizminister Adolf Grenier immer wieder verteidigt wurde. Ein Schwuler, der homophob war. Ein Eiferer gegen die Unmoral, der zu seinen besten Freunden nur die Unmoralisten der Unmoralischen seiner Zeit, wie zum Beispiel Gustav Courbet, zählte. Ein Frauenhasser, der das Mannsein so hasste, dass er sich nichts mehr ersehnte, als dass er kein Geschlecht mehr geben würde, alle Menschen androgyn wären. Keine Heldinnen oder Helden, sondern Menschen wie Proudhon sind es, die uns dran erinnern im Sinne Proudhons, dass keine heilsversprechenden Ideologien, keine Messiasse uns ins Paradies der Freiheit führen werden, sondern nur heilsversprechende Teufel ins Chaos.